Ein Löschlist des Monats des gemeinsamen anti-amerikanischen Kampfes vom 25. Juni bis 27. Juli äußerte die russische Gesellschaft für Freundschaft und kulturelle Zusammenarbeit mit der DVJK am 25. Juni durch eine Erklärung ihre volle Unterstützung und Solidarität mit dem koreanischen Volk im Kampf für den Schutz der Souveränität und die Wiedervereinigung des Vaterlandes. Auch das nigerianische nationale Kim Il-sungismus-Kim Jong-ilismus-Studentenkomitee stellte am 22. Juni ins Internet einen Artikel mit dem Titel »Die Lehre aus dem Koreakrieg – Die Kraft der USA ist keine Allmacht«.